Abschnitt 16 aus Francesco Petrarca, Sonette, übersetzt und ausgewählt von Karl Streckfuß. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Sonett 127. Amor und ich, wir sehen mit süßem Grauen nach ihr als solche, die ein Wunder sehen. Sie lächelt, ihre Silberlaute wehen, und sich nur gleicht sie und nicht andern Frauen. Aus schöner Ruh der stillen Augenbrauen quillt Licht und Glut wie aus des Himmels Höhen. Und wer sich will zu reiner Lieb erhöhen, wünscht dies nur und kein anderes Licht zu schauen. Wie herrlich ist's, wenn sie gleich einer Blume im Grase sitzt, wenn sie in grünen Matten des weißen Busens warme Lilien kühlet, wie lieblich, wenn in Lenzes Heiligtume sie einsam sinnend wallt in holden Schatten und kräuselnd mit dem Gold der Locken spielet. Ende von Abschnitt 16.